Andacht vom 8.4. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Lerne von Jesus. Wir gingen heute um 2.30 Uhr ins Bett. Wir haben uns so lange unterhalten und uns Geschichten erzählt. Daniel war tatsächlich heute um kurz vor 7 Uhr da, um mich zu übersetzen. Aber ich habe ihn wieder ins Bett geschickt. Matteo wird mich übersetzen. Fangen wir an. Mein Herz ist so voll von dem, was Gott hier tut. Ich bin hier im Süden Brasiliens, in Santa Catarina. Es ist unbeschreiblich, was Gott hier tut. Gestern Abend war ich auf dieser Konferenz. Der Heilige Geist tat Dinge, die so wunderbar waren. Da war ein Mann, es ist auch auf meinem Instagram-Account in einem 2-Stunden-Video zu sehen, der konnte kaum laufen, weil seine Knie so geschwollen waren. Und plötzlich war die ganze Schwellung weg und er rannte herum. Das ist so schön. Ich möchte zu euch über etwas reden, was sehr wichtig ist. Wir müssen wirklich aufwachen. Jesus, wie er seinen Weg auf dieser Erde ging. Wisst ihr, wir haben so viel missverstanden, was Jesus sagte. Unsere Gedanken sind so von Religion korrumpiert. Vor etwa 2 Wochen traf mich ein Gedanke so hart. Ich lag auf meinem Bett und dachte eine ganze Weile nur darüber nach. Wir Christen stritten über Worte von Jesus, einfach deshalb, weil wir sie nicht wirklich verstanden haben. Der Grund dafür ist, dass wir sie nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes ansahen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du dich von einer Frau scheiden lässt, kannst du nicht erneut heiraten. Das lehren und predigen die Leute. Dieses eine Statement wird von vielen Christen missbraucht, um andere Menschen mit Schuld zu belegen und in ein Gefängnis zu stecken. Und dann verteidigen sie es mit Worten, die Jesus sagte. In Wahrheit sagte Jesus vieles in einem ganz anderen Zusammenhang, als wir es interpretieren. Außerdem treffen viele Worte, die Jesus aussprach, gar nicht auf uns zu. Ich war gestern Abend auf dieser Konferenz. Der Mann, der diese Veranstaltung leitete, heißt Gabriel. Er sagte gestern etwas zu mir, und zwar: Reinhard, Zeit mit dir zu verbringen hat viel mehr Wirkung auf mich, als dich predigen zu hören. Ich lag letzte Nacht in meinem Bett und dachte über die Worte Jesu aus Matthäus 11 nach. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist Vers 28, aber schaut in Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernt von mir. Wir nehmen die Worte Jesu, aber wir verstehen sie nicht. Wir nehmen sie, ohne daraus zu lernen, und knallen sie anderen um den Kopf. Schaut, meine Freunde, Jesus sagte nicht, lernt, was ich euch beibringe. Er sagte, lernt von mir. Wir aber ignorieren Jesus. Wir bauen aus seinen Worten, Entschuldigung. Wir aber ignorieren Jesus. Wir bauen aus seinen Worten lauter destruktive Doktrinen. Und wir übersehen, wie er lebte. Schaut, was er sagte. Ich bin sanftmütig und mein Herz ist demütig. So findet man Ruhe für die Seele. Also, da ist dieser liebende, freundliche, sanftmütige Jesus, von dem wir nicht lernen wollen. Aber seine Worte nehmen wir und reißen sie aus dem Kontext. Kein Wunder, dass die Welt nicht in die Kirche gehen will. Ich verstehe das besser als jemals zuvor. Vor etwa 15 Jahren fragte mich jemand in Europa: Reinhard, was denkst du über die Homosexuellen? Ich antwortete: Ich liebe sie so, so, so sehr. Aber müssen wir ihnen nicht erklären, dass Homosexualität Sünde ist? Denkst du nicht, dass Gott sie hasst? Ich gab zurück, denk mal nach. Welche Hoffnung hat eine homosexuelle Person? Ist es nicht die einzige Hoffnung, die wir alle haben, nämlich Jesus? Jesus, der in Liebe, Freundlichkeit, Güte und Fürsorge für andere lebte? Wir erzählen diesen Menschen, du bist ein Sünder, du musst umkehren zu Gott, um errettet zu werden. Aber warum sollte irgendein Mensch umkehren zu diesem mächtigen Gott, der ihn hasst? Schaut, wie die Menschen die Worte Jesu genommen haben und sie als Wahrheit verkaufen. Aber sie ignorieren Jesu Leben total. Ich sage nicht, dass das, was Jesus sagte, keine Wichtigkeit hat. Ich sage aber, dass vieles, was Jesus sagte, für die Menschen, die im neuen Bund leben, keine Bedeutung mehr hat. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Jesus sagte, wir sollten den Zehnten geben. Er äußerte, ihr gebt den Zehnten von Dill, Minze, Anis und Kümmel. Aber das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt ihr, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Matthäus 23, 23. Was tun wir? Wir nehmen seine Worte und legen eine hohe Last auf die Menschen, indem wir ihnen sagen, sie sollten ihren Zehnten geben. Aber wir ignorieren den Lebensstil Jesu. Er war großzügig, freigebig. Er war freundlich und vermehrte Brot für die Hungrigen. Viele Leute sagten schon zu mir, Reinhard, ich bin so berührt davon, dich einfach zu erleben. Ich antwortete, ich lernte viel mehr mit Jesus zu sein und von ihm zu lernen, wie er ist, als ich aus seinen Worten lernte. Seit ich ein Jugendlicher war, hatte ich ein Vorbild, das für mich immer größer war als jedes andere Beispiel auf der Welt. Sein Name ist Jesus. Wenn irgendetwas, was Jesus sagte, für mich nicht mit seinem Lebensstil übereinstimmt, schaue ich auf seinen Lebensstil und achte nicht mehr auf seine Worte. Das schockiert viele Christen. Schaut einfach, wie Jesus die Frauen behandelte. Er liebte sie so sehr. Er stellte diese Kultur richtiggehend auf den Kopf. Er ließ die Prostituierten nicht stehen. Er ging zu ihnen hin. Horcht, Leute, Jesus war ein einfacher Mann. Er war in allem den Menschen gleich. Also hat er wohl auch sexuelle Versuchung erlebt. Und dann kommt eine Prostituierte, die seine Füße so inbrünstig und erotisch küsst, die bei ihm weint. Hey, sie hat seine Füße mit ihrem langen Haar sanft getrocknet. Die religiösen Leute, die die Vorschriften des Gesetzes kannten, die sprachen in ihren Herzen. Wenn er ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist. Aber Jesus wusste, was in ihren Herzen abging. Er konfrontierte ihre Heuchelei. Er sagte dieser Frau, dass ihr vergeben war, dass sie geliebt war, dass für sie gesorgt war und dass sie nicht mehr wegen ihres Standes zurückgewiesen wurde. Hört, die Bibel sagt nicht, dass sie vor einem Jahr eine Prostituierte war, dass sie nun eine wunderbare und heilige Frau war und ein perfektes Leben als Christin führte. Nein, sie war eine Prostituierte. Was veränderte Jesus? Er liebte die Sünder. Er liebte die Sünder so lange, bis seine tiefe Liebe sie veränderte. Deshalb ist es kein Wunder, dass die religiösen Menschen Jesus hassten und die Sünder ihn liebten. Was würde passieren, wenn die Kirche begänne, zu sein wie Jesus? Was, wenn die Christen die Worte Jesu, die sie nicht verstehen, einfach mal stehen ließen? Bei den meisten Veranstaltungen, an denen ich teilnahm, predigten irgendwelche Prediger. Ein Kind rannte im Raum herum, denn für ein Kind ist es schwer, stundenlang still zu sitzen, nur weil jemand predigt. Was machen wir? Wir verurteilen das Kind. Was machte Jesus, als die Kinder zu ihm kamen und die Jünger sie fortschicken wollten? Er tadelte seine Jünger. »Halt, hört auf, lasst die Kinder zu mir kommen.« Er hob sie auf seinen Schoß, er herzte und küsste sie. Er war nicht besorgt darum, ob er seine Veranstaltung ungestört fortsetzen konnte oder ob die Kinder störten. Es war ihm wichtiger, die Liebe des himmlischen Papas für die Kinder zu zeigen. Deshalb müssen wir uns Jesu Leben anschauen und davon lernen, wie wir uns verhalten sollen. Er ist unser Vorbild. Er sagte, kommt und lernt von mir, Leute, von mir. In unserer religiösen Einstellung verstehen wir das leider so. Kommt zu mir und lernt alles, was ich sage. Aber das hat er nicht gesagt. Er sagte, lernt von mir. Ich bin freundlich. Ich bin demütig. Ihr werdet keine Ruhe für eure Seele finden, wenn ihr nicht lernt, zu seinen Füßen zu sitzen. Wenn ihr lernt, zu Jesu Füßen zu sitzen und aus seinem Leben zu lernen, werdet ihr ein Leben voller Ruhe leben können. Schaut auf ein anderes Beispiel. Viele Menschen sehnen sich nach Versorgung. Sie beten und wollen glauben, was in Matthäus 6 steht. Sicher, Matthäus 6 ist wundervoll. Aber was setzt mehr Glauben für Versorgung in meinem Leben frei? Die Worte Jesu oder sein Vorbild im Leben? Wisst ihr, warum Jesus Brot und Fische vermehrte? Er hätte das nicht tun müssen. Die Bibel lehrt uns, dass er im Herzen berührt war, als er die vielen Menschen sah. Und er war besorgt, dass die Menschen sich auf ihrem Heimweg schwach fühlen würden. Das Motiv Jesu war also nicht, dass er ein Wunder vollbringen musste. Sein Motiv war, für die Menschen zu sorgen, die keine Versorgung hatten. Er sagte, ich kann diese Menschen nicht einfach hungrig heimgehen lassen, das kann ich nicht zulassen. Aber unser religiöses Denken lässt nicht zu, dass wir auf das Leben Jesu schauen. Wir hängen uns an seinen Worten auf. Wenn wir einmal Jesu Leben betrachten, das so voller Liebe, so voller Freundlichkeit und Mitgefühl war, wenn wir uns davon berühren lassen, dann wird euer Leben zur Ruhe kommen. Dann werdet ihr das erfahren, wonach ihr euch schon so lange gesehnt habt. Gestern nach der Konferenz kam eine Frau zu mir. Sie sagte, Reinhard, als du vor einer Weile hier warst, kam eine Bekannte von mir sehr spät zur Veranstaltung. Du prophezeitest über sie, du sagtest zu ihr, dass sie das Geschenk, das sie schon lange von Jesus erwartete, im Juli erhalten würde. Ich erinnere mich nicht daran, ich war zu viel unterwegs, an unterschiedlichsten Plätzen. Sie erzählte mir, dass diese Frau sich schon sehr lange so sehr ein Baby wünschte. Im Juli wurde sie schwanger und sie hatte ihr Geschenk. Also, wenn wir nur einfach ruhig zu Jesu Füßen sitzen, wenn wir von ihm lernen, wer er ist, werden wir jemanden finden, der uns mehr liebt, als wir je erfassen können, wie er uns liebt. Du findest jemanden, der dich nicht verurteilt und wenn du 1000-mal am Tag sündigst. Er sagt zu dir, ich vergebe dir. Ich helfe dir auf, ich verändere dich. Das müssen wir von Jesus lernen. Ich sehe eine Kirche, die aufsteht und von Jesus lernt, wie er wirklich ist. Diese Christen werden einander keine Jesusworte über den Kopf hauen. Wisst ihr, ich habe prophetisch einen Krieg innerhalb der Kirche gesehen. Die Bilder davon werden in meiner Vorstellung immer deutlicher. Was wird geschehen? Es steht eine Kirche auf, die dem Vorbild Jesus Christus nachfolgt und sein Leben nachahmt. Diese Kirche wird für das religiöse System Kirche so ein Schock sein, dass die eigenen Geschwister einander verfolgen werden. Doch je mehr diejenigen, die Jesus nachahmen, zu seinen Füßen sitzen und sich von ihm lehren lassen, desto weniger werden sie sich darum kümmern, wer alles sie verfolgt oder nicht mag. Denn diese Menschen haben gelernt, dass sie Ruhe finden bei ihrem Vorbild Jesus.